Die Persönlichkeiten und Mitglieder der neuen Kappe Großbritanniens, der britischen Songun-Politik-Studentengesellschaft, der britischen Jochi-Ideologie-Studentengruppe und der britisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft führten am 17. Juni vor der südkoreanischen Botschaft in Großbritannien eine Protestdemonstration durch und verlangten dabei, die entführten DEVEK-Bürgerinnen zurückzuschicken. Und die Australien-DEVEK-Freundschafts- und Kulturgesellschaft veröffentlichte am 17. Juni und die polnische Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea am 19. Juni jeweils eine Erklärung gegen das inhumane Verbrechen des südkoreanischen Regimes. Die polnische Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea richtete an die südkoreanische Botschaft in Polen und den UN-Hochkommissar für Menschenrechte auch Briefe zur Forderung nach sofortigem Zurückschicken der DEVEK-Bürgerinnen.